Machen Sie mal die Szene, wo alle AIDS kriegen. Hast drei Schwänze in der Fotze, fünf im Mund und acht im Po. In ihr mischen sich die Körperflüssigkeiten wie im Dixie-Klo. Klar kriegst du 5 Mark dafür, doch das ist nicht sehr viel. Für Triple AIDS und Hepatitis und aus Syphilis. Du Hure! Du Schlampe! Und ich habe dich einmal geliebt.